Kapitulation. Kapitulation. Das schönste Wort in deutscher Sprache. Das Dritte Reich ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Halb Europa hat es überfallen und sich unterworfen und sonnt sich im Glanz seiner Erfolge. Es sind schöne Stunden, die direkt erholsam wirken. Über Berlin scheint die Sonne, das Leben blüht. Vom Zweiten Weltkrieg keine Spur. Von Konzentrationslagern keine Spur. Von über 300.000 Zwangsarbeitern in der Stadt keine Spur. Ich weiß nicht, wie lange nun dieses Ringen dauern wird. Nur eines weiß ich, am Ende wird unser Sieg stehen. Es ist uns allen klar, dass dieses Mal das deutsche Schicksal entschieden wird für die nächsten hunderte Jahre. Wir haben uns gerüstet und werden diesen Kampf nun aufnehmen. Unsere militärische Vorbereitung ist eine klassische. Sie kann überhaupt nicht mehr überboten werden. Unsere wirtschaftliche und ernährungspolitische Vorbereitung stellt sich würdig an ihre Seite. Der Krieg ist bei uns bis in die letzte Pore vorbereitet und durchorganisiert. So hochgerüstet, wie Hitler und Goebbels es jetzt auch öffentlich zugeben, gelingt es Deutschland in zwei Blitzkriegen zwischen April und Juni 1940 sechs Staaten zu besetzen. Ohne Kriegserklärung marschieren deutsche Truppen in Dänemark und Norwegen ein. Beim zweiten Überraschungsangriff ab dem 10. Mai werden handstreichartig Luxemburg, die Niederlande und Belgien besetzt. Serbien muss sterben! Aua, Mama, du tust mir weh! Jeder Schuss ein Russ! Jeder Stoß ein Franzos! Jeder Dritt ein Brit! Und die Hock! Die Sklack und Black! Und jetzt alle! Haut sie auf das Maul! Treibt sie unter Gaul, die Mauer hin, alles, was die Deutsche Mauer hier sieht. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung. Die deutschen Truppen überrollen Frankreich und erreichen nach nur 10 Tagen Paris. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Obwohl Griechenland wiederum von den Briten unterstützt wird, muss es schließlich im April 1941 kapitulieren. Nun besetzen deutsche Truppen Jugoslawien und lassen den Staat Kroatien ausrufen. Am 22. Juni 1941 beginnt das Unternehmen Barbarossa. Für Stalin völlig überraschend marschieren deutsche Truppen in die UdSSR ein. Ziel ist es, nach den Vorstellungen Hitlers, Lebensraum im Osten zu gewinnen und Energie- und Rohstoffvorkommen zu sichern. Der Ostfeldzug ist von Anfang an als Vernichtungskrieg geplant. Hinter den kämpfenden Truppen ermorden spezielle Einsatzgruppen aus Sicherheitsdienst, Sicherheitspolizei und Gestapo systematisch Juden, Roma, Sinti, kommunistische Funktionäre und alle, die den Deutschen Widerstand leisten. Schön allein sind da rund 6.000 Juden, die uns die Lebensmittel wegessen, größtenteils nichts tun, sondern die Leute belästigen. Sie haben ja jetzt den Judenstern, gesehen und viele sind kommen nun entsetzt und sagen, um Gottes Willen, so viele Juden habe ich ja noch nie in Köln gesehen, wie jetzt auf einmal. Also der Judenstern war schon höchst angebracht. Und jetzt sehen wir, wie massenhaft sie noch herumlaufen. geht also hier um die Frage, wer hat den Vorzug? Unsere deutschen Volksgenossen, denen die Engländer durch den vom Juden angezettelten Krieg die Wohnung kaputt geworfen haben, oder unser Feind im Land der Juden? Ist ja eigentlich gar keine Frage. In völliger Selbstüberschätzung erklären Deutschland und Italien am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg. Aus einem auf Europa begrenzten Konflikt ist ein Weltkrieg geworden. Es kann in diesem Feld keiner auf seine wohlgewogenen Rechte pochen, sondern jeder muss wissen, dass es heute nur Pflicht gibt. Der Rüstungsetat verschlingt 1942 schon 70% des Volkseinkommens. Da die Männer an der Front sind, werden neben Frauen auch vermehrt Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in der Industrie eingesetzt. Die gänzliche Ausschaltung des Judentums aus Europa ist keine Frage der Moral, sondern eine Frage der Sicherheit der Staaten. Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders. Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und Völker. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr. Sollen wir unseren Boden, Anno Herr Gimnes, der Franzose hat das Ruhrgebiet schon besetzt und in der Stadt drin, da haben die Kommunisten ein Song. Woher kommen die? Jetzt du früher nicht gehen, oder? Oder da einer von euch schon mal einen Kommunisten sehen, Führer? Ich nicht. Ich kann euch aber sagen, warum keiner von unseren Kommunisten gesehen hat früher. Weil das keine Kommunisten waren, sondern Juden. Synagoge, Hebräer oder sowas. Auf jeden Fall waren es Juden. Weil die hat's gegeben. Die hat's immer schon gegeben und überall hat's die gegeben. Überall, wo es was gibt, gibt's die Juden. Es überall, wo es was gibt, da was zum Heulen gibt. Deswegen. Und darum sind es jetzt Kommunisten. Also im Grunde das Gleiche. Wenn wir uns nicht aufstellen gegen die, dann werden wir bei uns zustehen wie in Russland. Holzier, Keuchhausbauern werden. Wo es zum bolschewistischen Staat gehört und ihr nur noch die Tagelöhner seid auf eurem eigenen Grund. Wollt ihr das? Im Oktober 1941 beginnt die Deportation der Juden aus dem Altreich. Sie werden vor allem in das besetzte Polen gebracht und dort in Ghettos zusammengepfercht. Monatlich sterben dort Tausende an Krankheit und Unterernährung. Unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der Entlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich anfallende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Damit wird die schon längst begonnene Entlösung besiegelt. Die systematische Vernichtung der europäischen Juden. Ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen, dass dieser Krieg nicht so ausgehen wird, wie die Juden sich vorstellen, nämlich, dass die europäischen, arischen Völker ausgerottet werden, sondern dass das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des Judentums ist. Seit Kriegsbeginn wird der Bau von Konzentrationslagern forciert. Die KZ-Häftlinge, die in ihnen nicht durch Zwangsarbeit, an Seuchen, Hunger oder etwa bei den pseudowissenschaftlichen Menschenversuchen sterben, werden ab dem Jahr 1941 in Vernichtungslagern wie Auschwitz systematisch mit Gas getötet. Auch die Juden aus den besetzten Gebieten werden dorthin deportiert und ermordet. Männer, Frauen und Kinder aus der Slowakei, aus Polen, Böhmen und Mähren, aus Frankreich, Holland, Belgien, Norwegen, aus Griechenland, Italien, Ungarn und der Sowjetunion. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls Unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen, geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählt ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt. Es ist nur zu gut bekannt, wie die Gestapo sich der Patienten von ihren Anstalten entledigt. Dieser Massenmord an hilflosen Geschöpfen ist eines der grauenvollsten Kapitel in den Annalen der Gestapo-Verbrechen. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Wenn Bomben auf deutsche Städte fallen, auf Hamburg, Köln, Kiel, Rostock, Lübeck, dann denkt daran, wer es war, der diese Art der Kriegführung erfunden hat. Wir werden ihre Städte ausradieren! Dann denkt an die Toten von Warschau, an die Toten von Rotterdam, an die Toten von Belgrad. More than 1,000 flying fortresses sweep out from their bases in England to hammer the German capital. The stern voice of retributive justice comes to Berlin in the heavy drone of bombers. From Berlin went the orders which wreaked havoc in Rotterdam and Warsaw. From Berlin also, Germany watched without pity the agony of those millions of refugees whom war turned into sad armies of the uprooted and dispossessed. Viele meiner Bekannten, sogar auch meiner Freunde, werden wohl denken, dass mir das ans Herz geht. Dass mir die deutschen Städte, dass mir die deutsche Bevölkerung leid tun. Ich bekenne ganz offen, nein, das tut mir nie und nimmer leid, da ich selbst gesehen habe, was sie in Russland angerichtet haben. Today the wheel has turned full circle. Berliners are undergoing the ordeal to which they unprotestingly committed the great cities of Europe. In 45 minutes, 2,500 tons of high explosive and incendiaries rained down on the government and army administrative offices in the heart of the city. Wenn heute Bomben auf deutsche Städte niederhageln, auf Hamburg, Köln, Kiel, Augsburg, Lübeck, Rostock, dann denkt daran, wer diese Art der Kriegführung erfunden hat. Denkt an die Opfer der Zivilbevölkerung Englands. 43.000 Tote, 50.000 Verletzte. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужественны. Vor uns, zum Greifen nahe, liegt Leningrad. Um das sich seit Monaten nun schon ein fester Ring gelegt hat, aus dem es kein Entweichen mehr gibt. Und jetzt, in dieser Stunde, rollt hier vor unseren Augen ein gewaltiges Schauspiel ab. Da hören Sie deutlich das Zwingen der Motoren, das typische Lied unserer Stukas. Da hoch oben ziehen sie über uns weg, im glänzenden Schein der Sonne. Im September 1941 gelingt es, Leningrad von allen Landverbindungen abzuschneiden. In den rund 900 Tagen der Belagerung sterben fast 1 Million Menschen. Jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Das Gesetz befahl so. Das ist mein unzerstörbarer Glaube an den deutschen Sieg. 10 Jahre, meine Kameraden, hat uns der Führer jetzt von Größe zu Größe geführt, zum Heile, aus Ohnmacht heraus, aus Armut heraus, aus schrecklichen Verhältnissen. Und in den nächsten Jahren, und damit wollen wir schließen, dass meine heilige Überzeugung wird uns der Führer zum größten aller Siege der Deutschen führen. Ihrem Fahnenfeind bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Hierbei werden zweifellos 10 Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Im Moment war ja noch der Sieg klar. Nun, wenn wir gesiegt hätten, dann wäre alles richtig gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Ja, wenn wir den Krieg gegen die Sowjetunion gewonnen hätten, dann war alles auch, was an Verbrechen oder was war, wäre dann richtig gewesen. Hauptquartier, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Kampf um Stalingrad nahmen Infanterie und Panzerverbände in engem Zusammenwirken mit Nahkampffliegerkräften in hartnäckigen Häuserkämpfen weitere Teile des nördlichen Stadtgebietes. Die Sowjets erlitten hohe blutige Verluste. 9 Panzer wurden abgeschossen. Nächtliche Bombenangriffe richteten sich gegen sowjetische Flugplätze, Artilleriestellungen und Bahnstrecken ostwärts der Wolga. Am 18. November haben die 6. Armee und die 4. Panzerarmee nach verlustreichen Kämpfen 90% der Stadt erobert. Dann beginnt die Gegenoffensive. Sie endet mit der Einkesselung der deutschen Truppen am 22. November 1942. Etwa 150.000 deutsche Soldaten sind im Kessel bei den Kämpfen durch Kälte oder Hunger gestorben. Rund 91.000 werden gefangen genommen. Verwundet und völlig entkräftet sterben die meisten von ihnen in den Lagern der Sowjets oder schon auf dem Weg dorthin. Nur 6.000 Soldaten von Stalingrad kehren bis 1956 in die Bundesrepublik oder die DDR zurück. Die Verluste bei den Sowjets sind noch größer. Rund 500.000 Rotarmisten fallen bei der Verteidigung Stalingrads. Weitere 600.000 werden verwundet. Was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet? Ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer. Ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in den Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Einst sammelte ein Herder liebevoll die Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts als Völker- und Massenmord. Juni 1944 ist der D-Day gekommen. Die Truppen der Westalliierten landen in der Normandie. The paratroops are landing. They're landing all around me as I speak. They've come in from the sea and they're fluttering down. Red, white and blue parachutes fluttering down and they're just about the best thing that we've seen for a good many hours. They're showering in, there's no other word for it. Pouring in threes and fours and they're fluttering down in perfect formation just the way we've seen it on the newsreels, the way we've seen it done in exercises and here they're doing it. Der Vormarsch der Alliierten ist inzwischen nicht mehr aufzuhalten. Am 25. August 1944 ziehen sie in Paris ein. Anfang September werden Brüssel, Antwerpen und Lüttich befreit. Und am 21. Oktober wird mit Aachen die erste deutsche Großstadt erobert. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Folge ihm, wenn nötig, totale und radikale, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun Volk, steh auf und Sturm bricht los! Einzelne Waffen wurden außerhalb des Ghetto aufgetrieben, aber einzelne waren im Ghetto gemacht. Eine kleine Munitionsfabrik war im Ghetto auch. Verständlich, die Munition und die Waffen waren sehr primitiv. Als die Juden nach und nach aus dem Ghetto in die Vernichtungslager deportiert werden sollen, formiert sich Widerstand. Am 19. April 1943 beginnt der verzweifelte und aussichtslose Aufstand. Er endet im Mai mit der völligen Zerstörung des Warschauer Ghettos. 60.000 Juden werden getötet. Ich darf auch hier in diesem Kreis wieder in aller Offenheit mit ein paar Sätzen das sagen. Es ist gut, dass wir die Härte hatten, die Juden in unserem Bereich auszurotten. Von oben betrachtet sehen die Lager eins wie das andere aus. Die Berliner, die an den Zäunen vorbeigehen, bemerken kaum Unterschiede und scheren sich im Übrigen einen Dreck darum. Auf der großen Wiese gegenüber gab es mehrere Barackenlager für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen. Die Gefangenen mussten furchtbar misshandelt worden sein. Immer wieder hörte man Schreie. Die meisten Nachbarn wollten davon nichts mitbekommen. Vernahm man die Schreie der Gemarterten, gingen alle Fenster wie auf Verabredung gleichzeitig zu. Wir erreichen Stalag 7 in Luckenwalde am frühen Morgen. Wegen Überfüllung gibt es keine Pritschen. Jeder hat eine schmutzige Decke. Die Latrine für hunderte Männer ist ein tiefes Loch. Ist das Loch voll, müssen russische Gefangene hinabsteigen und es säubern. Sie werden abscheulich behandelt. Wir hatten immer weniger Kraft, waren von der Arbeit aufgezehrt. Eines Tages gab die Küche Suppe aus getrockneten Kartoffelschalen heraus. Es war wohl Schweinefutter. Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Rechts, links, rechts, links. Rechts zum Leben, links zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke. Dazu wurde immer Musik gemacht. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Das Lager war mit Stacheldraht eingezäunt, der unter Strom stand. Die Wachen hatten Hunde und Maschinenpistolen. Die Moral der Deutschen befindet sich im freien Fall. Mit jedem Bombardement verschlimmert sich das deprimierende Klima. So kritisch die Situation auch ist, sie beeinträchtigt den normalen Tagesablauf nicht. Die polizeiliche Überwachung wird weiter verstärkt. Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre. Die Zeichen, die V2 in den Himmel schreibt, sind dem Auge noch sichtbar, wenn das Ferngeschoss sein Ziel erreicht hat. Бойцы чувствуют победу в своих руках, и каждый хочет участвовать в завершении этой победы. Посмотрите на эту толпу. На эти руки, которые исступленно тянутся с криком «Хайль Гитлер!». Сейчас эти руки униженно тянутся за хлебом, и Красная Армия дает на этот хлеб. И In this operation, the Americans lost 19 bombers and 5 fighters. As they head for home, they leave behind them a reminder to Germans that war doesn't pay. Berlin, they say, is now a city of dreadful night. As an American airman said after this trip, when Stalin's boys get to Berlin, they'd better bring a fire department, because the place is really burning now. Ton pic s'enfonce dans du mur. Tu appelles. Ici, il y a quelqu'un. Deine Hake sinkt in etwas Weiches. Du rufst hier, jemand. Ein Schupo kommt angerannt. Nur ein Deutscher darf an kaltes deutsches Fleisch heran. Sie kriegen ihn schließlich los, packen den Burschen einfach am Bein und ziehen ihn raus. Manchmal bleibt ihnen dabei das Bein in der Hand. Manche kotzen. Die haben wenigstens noch was im Magen. Für uns gibt es nur noch einen Kampf bis zum letzten. Entweder werden wir die Russen totschlagen oder wir halten sie auf. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind, in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Grundsätzlicher Befehl für die Vorbereitung zur Verteidigung der Hauptstadt. Berlin wird bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone verteidigt. Der Kampf muss mit Fanatismus, Fantasie, mit allen Mitteln der Täuschung, der List, der Hinterlist auf und über der Erde geführt werden. Voraussetzung ist, dass jeder Häuserblock, jedes Haus, jedes Stockwerk, jede Hecke bis zum Äußersten verteidigt wird. Das Leben nimmt immer primitivere Formen an. Waschmittel und Seife müssen immer länger reichen. Artikel zur Körperpflege sind Luxus. Auf Kleiderkarte gibt es nur Kleinigkeiten und Nähzeug. Alles andere ist gesperrt. Unter solchen Verhältnissen mögen sich die weniger kultivierten Menschen des Ostens immer noch wohlfühlen. Aber der zivilisierte Europäer leidet darunter und verkümmert. I have just returned from the Belsen concentration camp. I find it hard to describe adequately the horrible things that I've seen and heard. But here, unadorned, are the facts. There are 40,000 men, women and children in the camp, thousands of them Jews. In the last few months alone, 30,000 prisoners have been killed off or allowed to die. Dead bodies, some of them in decay, lay strewn about the road and along the rutted tracks. Inside the huts, it was even worse. I've seen many terrible sights in the last 5 years, but nothing approaching the dreadful interior of this hut at Belsen. I picked my way over corpse after corpse in the gloom until I heard one voice that rose above the gentle, undulating moaning. I found a girl. She was a living skeleton. She was stretching out her stick of an arm and gasping something. It was English, medicine. The SS guards, who shot several of the prisoners after we'd arrived in the camp when they thought no one was looking, are now gathering up all the bodies and carting them away for burial. May I add to this story only the assurance that those officers and men who've seen these things have gone back to the Second Army moved to an anger such as I have never seen in them before. Маршала Жукова наносят фронтальный удар, подходят к Берлину и окружают его. На рельефной карте командующие армиями проводят репетиции сражения за Берлин. Ночь с 15 на 16 показалась. Die Nacht vom 15. auf den 16. April erschien ungewöhnlich lang. С чрезвычайной нервной напряженностью. В ожидании больших событий. Bei äußerster Nervenanspannung, in Erwartung großer Ereignisse, vergeht die Zeit sehr langsam. Наступление должно было начаться. Die Offensive sollte um 5 Uhr beginnen. Секундная стрелка. Der Sekundenzeiger lief über die letzten Striche. Такого дня, как сегодня, никогда не было. Einen Tag wie heute hat es bisher an der Front noch nicht gegeben. Um 4 Uhr morgens eröffneten tausende Stalin-Orgeln das Feuer. Später schallte überall der Ruf: Nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin. Früh morgens war es kalt. Nebel kam auf. Überall roch es nach Schwefel. Die Erde dröhnt und bebt. Die Hölle schien angebrochen zu sein. Die Einschläge dauern an. Längst sind unsere Ohren taub. Es spricht kaum jemand. Brennende Gehöfte und Dörfer stehen in der Ferne. Der Tod neben uns. Je tiefer wir in Berlin eindringen, desto heftiger wird der Kampf. Viele unserer Leute sind getötet. Sie liegen im Feld am Straßenrand. Kurz vor dem Sieg gefallen. Michel sah, wie eine Barrikade auf dem Alexanderplatz aufgebaut wurde. Außerdem sah er mit eigenen Augen an einer Kreuzung einen Mann an einem Baum hängen. Er hatte sich über die Nazis beklagt und über den Krieg. Da für 16 Uhr die tägliche Besprechung angesetzt war, schlossen sich Himmler, Bormann und die Adjutanten dem Führer an, als er wieder in den Bunker zurückkehrte. Dann kamen Göring, Ribbentrop, Dönitz, Keitel und Jodl, um zum Geburtstag zu gratulieren. Jeder versicherte Hitler seine Treue bis zum Tod. Wenn Europa und mit ihm das gesittete Abendland noch nicht ganz versunken ist, sie haben es ihm allein zu verdanken. Denn er wird der Mann dieses Jahrhunderts sein. Er ist der Einzige, der sich selber treu blieb. Er ist Deutschlands tapferstes Herz und unseres Volkes glühendster Wille. Vor Jahren riefen sie Heil. Nun hassen sie den Mann, der sich ihr Führer nennt. Sie hassen ihn, sie fürchten ihn, sie erleiden seinetwegen Not und Tod. Aber sie haben weder Kraft noch Mut, sich von seiner Dämonie zu befreien. Im Haus werden die Hakenkreuze verbrannt und die Orden weggeworfen. Ich dagegen räume im Keller die Briketts weg und verbuddel die Bilder vom Führer. Warum? Ich glaube eben trotzdem noch an den Nationalsozialismus. Fast sämtliche Akten werden verbrannt, da die Befürchtung besteht, dass Berlin besetzt werden kann. Ich habe sauber gemacht. Lächerlicher Trieb. Oder nicht lächerlich? Bis zur letzten Sekunde will man es nett haben. Es soll unsere liebe Wohnung kaputt gehen, kein Saustall. Es regiert der Befehl, Kampf bis zum letzten Berliner. Schon jagt eine Notmaßnahme die andere, ab heute Todesstrafe für Kochstromverbrauch. Aus unserer Zelle wurden geholt Künzer und Herr von Salviati. Ein SS-Mann sagte: Ihr werdet verlegt. Wir sollten zum Potsdamer Platz gehen. Als der Mann neben mir geschlagen wurde, drehte ich meinen Kopf zur Seite. Hinter mir hörte ich ein Kommando. Fertig, los. Schüsse. Ich wurde getroffen, am Kopf, fiel zu Boden, stellte mich tot. Es wurde weitergeschossen. Ein SS-Mann trat mir gegen den Kopf und sagte: Das Schwein hat genug. Ich hörte, wie einer rief: Beeilen, wir haben noch mehr zu tun. Jede Woche wurden sogenannte Sortierungen durchgeführt. Das war ein stundenlanger Appell. Die Leute mussten stundenlang vor den schrecklichen Blocks stehen. Dann kam der Arzt, Hauptsturmführer Mengele. Am 27. Januar 1945 befreien sowjetische Soldaten die Gefangenen im Konzentrationslager Auschwitz. Am 29. April sind die Amerikaner im Dachauer KZ. Von dort aus gingen die Menschen am Abend, wenn alles dunkel war, nur der Stacheldraht brannte, auf Autos geladen in den Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flagge aufsteigen. Wenn wir heute die Sonne untergehen sehen, denken wir an den Kamin in Auschwitz, der Tausende von Menschen hingerafft hat und man musste zusehen, man war so verzweifelt, man ballte die Hände in der Tasche und konnte nichts dazu tun, weil man geknechtet und gefoltert war und nur weil man als Jude nach Auschwitz gekommen ist, weil man das furchtbare Unglück hatte, als Jude geboren zu werden. Um 6 Uhr morgens werden wir von den Russen befreit. Ich höre Geschrei und springe aus dem Bett. Die russischen Panzer fahren durch das Lager. Es ist großartig, deutsche Gefangene zu sehen. Es lebe die große Rote Armee, meine Befreiungsarmee. Dieser Tag ist der glücklichste meines noch jungen Lebens. Ich war so froh, ich begann zu weinen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wir uns freuen. Alle Ausländer sind auf den Bürgersteigen und die Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Gegen Mittag sah ich 3 Soldaten kommen. Es waren die ersten Russen. Sie waren sehr nett und fragten nach Uhren und wollten Schnaps. Sie gingen dann weg, gleich darauf die nächsten. Einer kam auf mich zu und nahm mich raus. Ging mit mir nach oben auf das Sofa. Ich hatte erstaunlicherweise keine Angst. Ich musste die Hose ausziehen und dann legte er sich auf mich und tat das. In diesen ersten Tagen sollen in Friedrichshagen an die 100 Selbstmorde vorgekommen sein. Der Herr Pastor hat sich, seine Frau und Tochter auch erschossen. Frau Hoffmann hat ihre beiden Söhne erschossen und sich und der Tochter die Schlagadern aufgeschnitten. Unsere Lehrerin Fräulein Klinkmöller hat sich aufgehängt. Die war Nazi. Der Ortsgruppenleiter Schmidt hat sich erschossen und Frau Nitschke sich vergiftet. Heute sind sie es, denen ihr letztes bisschen Habe und ihre Wohnung genommen wird, deren Angehörige in endlosen Trecks und Flüchtlingszügen einem ungewissen Schicksal entgegenfahren. Wir Juden, wir haben es längst hinter uns. Und da soll ich heute mit ihnen Mitleid haben? In den 5 Stockwerken des Flakturms liegen überall Tote. Ein widerlich süßlicher Geruch durchzieht den Turm. Er steht wie eine Insel im Meer. Am 30. April 1945, russische Truppen sind längst in Berlin, begeht Hitler mit seiner langjährigen Geliebten Eva Braun im Bunker des Berliner Führerhauptquartiers Selbstmord. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Am 8. Mai 1945 unterschreibt Karl Dönitz die Kapitulation. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Der Krieg forderte weltweit 55 Millionen Tote. Fast die Hälfte der Opfer stammt aus der Sowjetunion. 6 Millionen Juden fielen dem Nationalsozialismus zum Opfer. Viele europäische Städte liegen in Trümmern. Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армии и войсками нашей страны, признала... Your victory! Victory of the cause of freedom is every man. We have never seen a greater day than this. Deutsche Hörer, wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland und der gesitteten Welt aufgetan hatte? Wenn es sich selbst hätte befreien können, früher, als es noch Zeit dazu war, oder selbst spät, noch im letzten Augenblick. Freilich, das wäre besser, wäre das Allerwünschenswerteste gewesen. Es konnte wohl nicht sein. Die Befreiung musste von außen kommen. Ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Ich bin mit den Soldaten auf das Dach geklettert und gab einem die Flagge in die Hand. Schließlich fand ich den Punkt, wo man den brennenden Reichstag und im Hintergrund die brennenden Häuser und das Brandenburger Tor sieht. Ich wusste, das ist es. Um 0.43 Uhr war die Urkunde unterzeichnet. Ich forderte die deutsche Abordnung auf, den Saal zu verlassen. Sie standen auf, verneigten sich und gingen mit gesenkten Köpfen. Ein unvorstellbarer Lärm erhob sich in dem Saal. Vielen standen Freudentränen im Gesicht. Dann eröffnete ich das Bankett und brachte einen Trinkspruch aus. Das Festessen endete am Morgen mit Liedern und Tänzen. Zu Ende. Mein Gott, so viel Schnaps kann man mit bestem Willen nicht trinken, um all die Anlässe zu feiern. Die Stimmung ist so ausgelassen, wie ich es noch nie erlebt habe. Sascha holt seinen Reservekanister mit Spiritus und mischt ihn mit Fruchtsäften zu einem teuflischen Getränk. Er nennt es Hitlers Tod. Ein junger russischer Soldat sammelt Waffen ein und tritt gegen weggeworfene Stahlhelme. Er lacht und sagt: Wojna kaputt, Hitler kaputt. Wir gehen nach Hause, zu Babuschka. Der zoologische Garten. Dort wurde gekämpft. Zerstörte Käfige. Körper von Affen, tropischen Vögeln, Bären. Unterhaltung mit einem alten Mann. Er pflegte die Affen 37 Jahre. Der Körper eines toten Gorillas lag im Käfig. War das Tier furchteinflößend, fragte ich. Nein, antwortete er. Menschen sind bösartiger. Unsere Soldaten sind durch alles gegangen. Schmerz und Hass, Bitterkeit und Selbstvorwürfe in der Niederlage, die Hoffnungslosigkeit in den Kesselschlachten, Verzweiflung in der Gefangenschaft, die Wut beim Angriff, die Welle der Begeisterung nach den siegreichen Schlachten von der Wolga bis an die Spree. Und das alles für einige nur, um in den letzten Minuten in den Straßen von Berlin zu sterben. Im Es war in Deutschland, als sich unsere Soldaten zu fragen begannen, warum die Deutschen uns überfallen haben. Millionen unserer Männer haben die reichen Farmen in Ostpreußen gesehen, die fortgeschrittene Landwirtschaft, zweistöckigen Häuser mit Strom und Gas, die gut ausgebauten Straßen. Und sie alle fragten sich voller Wut, aber warum sind sie nur zu uns gekommen? Was wollten sie? Die Plünderung der Geschäfte hat eingesetzt. Es plündern keineswegs die Russen, sondern im Wesentlichen die Volksgenossen. Unbeschreibliche Szenen. Weiber schlagen und kratzen sich, begießen sich mit Öl, schmieren sich mit Marmelade ein. It's a fairly long drive, but you can take my word for it, that there was hardly a single habitable house or usable building within sight along the entire distance. One can put it in six words. Berlin has practically ceased to exist. It's impossible to gloat over this sort of thing, but the job had to be done. Weltkrieg und Diktatur sind vorbei. Zurückbleiben Trümmerwüsten, Elend und Hunger. Als ich Berlin zum ersten Mal sah, zerstört und zerbrochen, fühlte ich kein Mitleid mit den Deutschen, sondern nur eine harte Bitterkeit und Groll gegen die Menschen, die uns so unerträgliches Leid zugefügt hatten. Sie haben es verdient. И от имени главной комендатуры Красной Армии Берлина приветствую американские союзные войска. I want to greet the American Allied forces in the name of the commandant of the city of Berlin and in the name of the Soviet forces. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis. Und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden. Wir werden Deutschland so viele Jahre besetzen, wie wir es für nötig halten, um eure Mordlust und euren Glauben an die Herrenrasse endgültig niederzukämpfen. Denjenigen unter euch, die willens sind, mit ihren Nachbarn und der übrigen Welt in Frieden zu leben, wollen wir helfen, Deutschland eines Tages zu regieren. Wir hoffen, dass ihr aus den Ruinen eurer Heimat eine wirkliche Demokratie aufbauen werdet. Auch wenn ich den Gaskammern entkommen bin, den verschlossenen Türen, dem Brüllen und den Schlägen, den Hunden und Appellen, wurde ich davon doch in der Nacht eingeholt. Es kam alles wieder. Der Stacheldrahtzaun, das junge Mädchen tot im Dreck. Die Vergangenheit und die Gegenwart verschmolzen. Die Zukunft war ein leeres Blatt. They may deny it now, but they believe it. And will try to prove it again. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. Fraternization means making friends. The German people are not our friends. You will not associate with German men, women or children. You will not associate with them on familiar terms, either in public or in private. You will not visit in their homes, nor will you ever take them into your confidence. However friendly, however sorry, however sick of the Nazi Party they may seem, they cannot come back into the civilized fold just by sticking out their hand and saying, I'm sorry. Sorry. Not sorry they caused the war. They're only sorry they lost it. Sehr groß ist die Zahl derer, die von den Geschehnissen damals nichts gewusst haben wollten, obwohl überall Juden verschwanden und obwohl kaum anzunehmen ist, dass die, welche erlebten, was im Osten geschah, stets über das geschwiegen haben sollen, was ihnen unerträgliche Last gewesen sein muss. Man darf wohl unterstellen, dass zwischen dem Gestus des von allem nicht gewusst habens und zumindest stumpfer und ängstlicher Gleichgültigkeit eine Proportion besteht. Jedenfalls haben die dezidierten Feinde des Nationalsozialismus von Anbeginn sehr genau Bescheid gewusst. Jeder hat plötzlich einen Juden, dem er irgendwann einmal, irgendwo einmal mindestens 2 Kilo Brot oder 10 Pfund Kartoffeln gegeben haben will. Jeder hat den ausländischen Sender gehört, jeder hat Verfolgten geholfen. Erstaunliche Heldentaten kommen ans Licht. Je größer die Angst, desto dümmer die Ausrede. The problem now is future peace. That is your job in Germany. You are soldiers on guard. You will not argue with them. You will not be friendly. You will be aloof, watchful, and suspicious. Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people. We are going to do what we can to make Germany over into a decent nation, so that it may eventually work its way from the economic chaos it has brought upon itself back into a place in the civilized world. Damit von Deutschland nie wieder Krieg ausgeht, soll das Land entmilitarisiert und die Verwaltung dezentralisiert werden. Die NSDAP und alle ihre Unterorganisationen werden verboten, alle NS-Gesetze aufgehoben und jegliche Erinnerungen an das Dritte Reich, wie zum Beispiel Straßenschilder, Bücher, Uniformen und Orden, müssen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Anklageschrift füllt 7 eng bedruckte Zeitungsseiten. Wenn man die Menschen gleichgültig das Schanddokument überfliegen sieht, scheint es fast so, als ginge sie das alles nichts an. Weder die Verbrechen noch die Verbrecher. Weder die Schuld noch die Strafe. These 21 men, these zeros, these hardworking and confident monsters were the last survivors. Diese 21 Männer, diese Nullen, diese fleißigen und selbstbewussten Monster waren die letzten einer Bande, die Deutschland beherrscht hatte. Wegen ihnen sind Millionen Soldaten, Matrosen, Piloten und Zivilisten im Krieg umgekommen und Millionen Menschen in Gaskammern und Öfen krepiert. Was diese Männer zu tun fähig waren, hat keine Hungersnot, keine Plage, keine Strafe Gottes je geschafft. Sie haben eine Zerstörung verursacht, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und da saßen sie nun mit versteinerten Mienen. Hermann Wilhelm Göring. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Hans Frank. Bekenne mich nicht für schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Ist es weiter richtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, insgesamt seien in Auschwitz über 2 Millionen jüdische Menschen vernichtet worden? Jawohl. Männer, Frauen und Kinder? Ja. Ich frage Sie, ob Himmler das Lager besichtigt hat und sich auch selbst überzeugt hat von den Vorgängen der Vernichtung. Jawohl. 1942 besuchte Himmler das Lager und hat sich einen Vorgang vom Anfang bis zu Ende genau angesehen. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Das Deutsche Reich ist zerschlagen. Die deutsche Wirtschaft ist zerschlagen. Die deutsche Kultur ist zerschlagen. Wir haben keine Stimme mehr im Rat der Völker, sondern sind die Eingeborenen einer Kolonie und werden entsprechend behandelt. Es sind die bitteren Früchte von 5,5 Kriegsjahren voller Anstrengungen und Entbehrungen. I'm afraid the Germans have still not learned the lesson of this terrible. Ich fürchte, die Deutschen haben die Lektion dieses schrecklichen Krieges immer noch nicht gelernt. Es tut ihnen immer nur um sich selbst leid, nicht etwa um all jene, die sie ermordet und gequält haben und von der Erde entfernen wollten. 1947 waren von den damals registrierten NSDAP-Mitgliedern über 98% wieder in Arbeit. Hohe SS-Funktionäre konnten nach dem Krieg Karriere machen, als Ärzte, Richter, Lehrer, Professoren oder Journalisten. Deine Schwestern, im Krieg haben die immerhin die ganze Arbeit fast allein gemacht. Wir sind aber nicht im Krieg. Herrschaftszeiten, wir haben jetzt eine andere Zeit. Da muss man das, was war, und das Alte einfach einmal vergessen können. Das ist doch alles längst vorbei. Und besser ist es, wenn man gar nicht mehr darüber redet. Wer weiß, wer zuhört und was der sich dabei denkt und anderen Leuten weiter sagt. Dass nicht alles schlecht war, damals weiß doch jeder. Ich war zwar nie ein Nazi, doch kein Nazi war ich nie. Warum müssen wir zahlen, was der Krieg kaputt gemacht hat? Haben wir die Einzigen, die im Feld gestanden sind? Ha? Die Einzigen, die geschossen haben, sagt's. Was wir jetzt drehen, es bleibt vorerst unter uns. Haben wir es da verstanden? Bruder war ein Vollnazi. Er war kein Nazi. Das Wort verbitte ich mir. Nazis hat es damals noch nicht gegeben. Um die Zeit war der Hitler in Landsberg in Festungshaft. Und hat da seine Bibel zusammengeschmiert, wo ihr die nächsten 10 Jahre eure Gebete rausgelesen habt. Davor und danach hat es keine Nazi gegeben? Nur Juden? Weil die hat es immer schon gegeben? Ach, was du redest, die leicht. Du hast nicht gelebt damals. Braucht's gar nicht. Ich höre dir zu. Red weiter. Heil Hitler daher. Ich war erst 31. Rundherum war Aufbruch. Jeder Tag war die Zukunft, die Vergangenheit war wie ausradiert. Und 10 Jahre später die Juden. Na was, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Um die Juden ist um die Zeit noch gar nicht gegangen. Wir haben damals keinen Grund gebraucht für nichts. Wir haben gewusst, dass wir recht haben. Und gleichzeitig war es uns wurscht, ob wir recht haben oder nicht. Und das hat uns stark gemacht. Alles war leicht und vollkommen. Beim letzten Mal habe ich deine Mutter dabei gehabt. Dir fehlt der Respekt vor dem Alter. Aber ich muss mir von dir nichts vorwerfen lassen. Meine Jugend ist dir fremd. Dabei war die erfüllter als dein gelangweiltes Herumflegeln im Wohlstand. Ich hab gewusst, was Gehorsam ist und Anstand und Respekt. Drum habe ich einen Aufbruch miterlebt. Du hast dich bloß in ein gemachtes Nest hineingehockt. Du hast nie mehr mit mir geredet, außer ja und nein. Warum dann auf einmal jetzt? Zum Schönreden? Ja, mal weiter. Ich erzähle jetzt deine Geschichte fertig, die du immer totgeschwiegen hast. Weil es auch meine ist.